Hello Party People. Es begrüßt euch Matthias Schöner, a.k.a. DJ Functionist bei FM4 Unlimited. Wenn ihr das nicht gewusst habt, dann hört ihr zum ersten Mal zu wahrscheinlich. Willkommen bei der dreistündigen Mixshow, die jeden Freitag hier läuft, von 19 bis 22 Uhr. Another Taste und Into the Night. Und als erstes heute zu hören die Santino Surfers Underwater Disco. Underwater Disco mit viel Geblubber im Bassbereich gibt's heute, aber auch viele echte Serious Instrumente in diesem Mix heute bis 21 Uhr von mir und dann von DJ Beware. Das aktuelle Album von Daphne, das schon eine kurze Weile draußen ist, beinhaltet so viele gute Tracks, dass man eigentlich alle spielen muss und hier ist ein weiterer. Der heißt Miles Smiles. Miles Smiles, inspiriert von den lateinamerikanischen Sounds, die hier auch zu hören sind, kommt jetzt eine Überraschung. Let's go back, ich glaube ins Jahr 1966 hier, Discos Fuentes, let's go to Barranquilla, Colombia. Dieses Stück heißt Cumbia Trist von Dolce Gutierrez y su Conjunto Tropical. Cumbia, Love the Percussion, zu einem ganz neuen Tune von der PBR Street Gang, Acid Mouth. Yo, party people, we gotta keep this thing going. FM4. Dance. Ja, brandneue Release ist das hier auch. Spider MC und Cervo. Ey, Bibi, Begin, der heißt der Tune. Thank you. hier ist ein neuer Gerd Janssen Remix, der Dub Remix von Kenneth Baker, Island Man, und das Stück heißt Aku Membaba. Rausgekommen bei Music for Dreams. We'll be right back. Laurie Miller, Love is a Natural Magical Thing. Einer der Classics in der heutigen Ausgabe von FM4 Unlimited. Hier seid ihr mittendrin, läuft seit 19 Uhr und noch bis 22 Uhr mit DJ Beware von 9 bis 10 und jetzt hier mit mir. DJ Functionist, jederzeit auch online und zum Mitnehmen und überall hören, auch wenn es mal kurz ein bisschen milder ist draußen, auch outside im Kopfhörer oder in der Bluetooth-Box. Hier ist es deeper geworden in der Musikauswahl. Das ist Elias Casais mit Get Off und danach kommt Motorbus mit Easio. Ja, niemand stolpert über die Beats. Unlimited geht gleich weiter. Stay tuned.